Der Leidende ist nun Lehrling geworden. Er muss sich flugs nochmals rechtwinklig hinstellen und damit dem Meister versichern, dass sein Lebenswandel ganz rechtwinklig sein werde. Nun darf er sich wieder anständig anziehen und wird jetzt nach Maurerart verkleidet und in Klopfen, Zeichen, Griff, Wort und Losung einexerziert und eingedrillt. Sein Wort, Jakin, darf er nicht etwa gleich auf einmal aussprechen. Das würde ihm wohl zu viel zumuten, ihm schaden. Sondern er muss es erst buchstabieren, dann silbieren, endlich darf er es ganz geben. Nun kann ihn nicht mehr das hohe, stolze Gefühl überwältigen, dass er als Deutscher mit dem Yahweh-Siegel auf der Zunge eine Triumphsäule des Tempels Salomos und ein Handwerker an der Errichtung der jüdischen Weltherrschaft geworden ist. Triumph können nur die anderen künstlichen Juden, die Brüder Freimaurer, empfinden, die wieder einen Deutschen so weit gebracht haben. Nachdem noch der Lehrling seine Losung Tubal Kain erhalten hat, ist die Abstempelung zu Ende. Ich glaube, der neugebackene Freimaurer wird froh sein, dass ihm das Siegel der Verschwiegenheit ein Schweigen über das Unwürdige auferlegt, dem er sich ausgesetzt hat. Oder er wird innerlich gebrochen nach Hause wanken. Welche Vorteile bietet die Freimaurerei dem Maurer, dass er sich nach so viel Schmach lieber entleibt? Für uns Deutsche ist es ein besonders erhebendes Gefühl, dass recht viele von den früheren und heutigen politischen Größen sich solcher Prozedur unterworfen haben. Der Gesellengrad der GLL von Deutschland ist keine gesetzmäßige Einrichtung, nur eingeführt, um die Mitglieder recht allmählich anzubändigen. Bei der Abstempelung des Aspiranten wird die ideale Welt besonders eindrucksvoll dargestellt. Musik und der sichere, sehr harmonische Gesang der Brüder spielen bei ihr eine große Rolle. Der Mummenschanz mit den verbundenen Augen fällt weg. Im Übrigen ist die Maskerade die gleiche, auch spielt sich die Abstempelung nach Eintritt des Aspiranten in die Loge ähnlich wie im Lehrlingsgrade ab. Aber er ist schon Bruder. Stolz kann sein maurerisches Herz schwellen. Er ist ein Glied der großen Bruderkette, die um ihn steht und dadurch gebildet wird, dass jeder Bruder den linken Arm kreuzweise über den rechten Arm legt und mit der linken Hand die rechte des Bruders erfasst, wie wir es als Kinder oft harmlos bei unseren Ringereien taten. Wir blieben aber dort ein einzelnes Wesen. Der Bruder ist nur das Glied einer Kette. Auch der Gesellenaspirant macht wieder drei Reisen und drei Schritte. Ich will den Leser damit nicht langweilen, sondern will ihm nur das ganz besonders Erhebende der Abstempelung zeigen. Das Erklimmen der auf dem gezeichneten mosivischen Fußboden der wohlerhaltenen Grundfeste des Tempels Salomo die Richtung von West nach Ost ebenfalls aufgezeichneten siebenstufigen Jakobsleiter. Der Aspirant setzt dabei die Spitze des rechten Fußes auf die unterste Stufe der Zeichnung und zieht dann den linken an den rechten Fuß derart heran, dass beide als Zeichen seiner vorgeschrittenen menschlichen Vollkommenheit nicht etwa einen einfachen, sondern, man staune, einen doppelten rechten Winkel bilden. Mit dieser vollkommenen Klettertechnik erklimmt er die Leiter und nähert sich dabei Jehova und dem Davidstern. Welch ein Glück für die Deutschen! Die Vereidigung findet wie bei der Lehrlingsaufnahme statt. Selbstverständlich muss ein neuer Eid vorgelesen und angenommen werden. Auch der Gesellenaspirant setzt sich die Zirkelspitze auf die Brust. Auch hier schlägt der Meister vom Stuhl mit seinem Jehova-Hammer dreimal auf den Zirkelkopf. Dann spritzt zu Jehovas Ehren wieder deutsches Blut. Auch hier sind gegen den Aspiranten die Schwerter der Brüder gezückt, zum Zeichen, welche Strafe den Gesellen erwartet, der nicht durch das rechte Tor eingetreten ist. Auch er wird einexerziert, auch er wird durch das Wort Boas zu einer Triumphsäule des Tempels Salomo. Er hat sich nur durch das Erklimmen der Jakobsleiter und den Anblick des Davidstern Jehovas erheblich mehr genähert, als ein armseliger Lehrling es tun darf. Im Johannes-Meistergrad ist die Abstempelung besonders furchterregend und entwürdigend gestaltet. Sie schließt sich eng an den Mythos von Adoniram an. Der Aspirant ist Adoniram selbst. Vor noch nicht allzu langer Zeit wurde der Stellvertreter Adonirams bei der Aufnahme erschlagen, in ein Leichentuch gehüllt und von den drei Gesellen beerdigt, weil die Leiche schon zu stinken begönne. Jetzt ist man manierlicher geworden. Doch ist nicht so viel zurückgeblieben, dass der Leser gleich mir nur Staunen und tiefen Widerwillen empfinden wird. Die Loge ist grabesdunkel. Der Eintritt des Aspiranten geschieht in Rückwärtsschritten, dabei wird ihn von dem wachhabenden Bruder der Schurz schnell und heftig abgerissen. Dann wird er von den beiden Aufsehern Vernunft und Gewissen immer noch rückwärts gewandt an den Westrand der Tafel gestellt. Schauerlich schallt jetzt das Wort des Meisters, des Vertreters Jehovas, des Gottes der Juden an sein Ohr. Zitat: Gott allein kennt ihre verborgenen Gedanken, es ist ihr Richter zwischen ihnen und uns. Möge ihnen ihr Gewissen in der Todesstunde desselben Zeugnis geben, das sie hier für sich abgeben. Zitat Ende. Die Brüder umgeben die Tafel, die Gesichter sind ihr zugekehrt. In stiller Würde haben sie die rechte Hand unter die rechte Backe gelegt und sitzen auf dem rechten Ellenbogen mit der linken Hand. Sie machen ohne Frage eine sehr kummervolle Miene dabei, ganz nach jüdischem Trauerkult. Es kommen nun die drei Reisen hinter dem Rücken der Brüder, selbstverständlich aus einer rechtwinkligen Fußstellung heraus und in sie wieder hinein. Während der Reise erschallen Zurufe, bei der ersten zum Beispiel Hinweise auf den Tod aus dem Alten Testament, zwischendurch dumpf die drei Maurerschläge. Selbstverständlich fühlt der Aspirant eine Schwertspitze wieder drohend auf seinem Herzen. Nach den Reisen wird er zum Kopfende des Sarges geführt, der als vollendete Tatsache auf der Tafel steht. Zitat: Hier finden Sie auf Ihrem Wege vor sich Ihre letzte Ruhestätte. Sehen Sie und lernen Sie den Raum kennen, den auch Sie bewohnen werden. Zitat Ende, ruft ihm der Meister zu. Der Aspirant wird rechtwinklig in den rechtwinklig geöffneten Zirkel vor dem Sarg gestellt und macht nun von hier aus die merkwürdigen drei Schritte nach Süden, Norden und nach Osten zum Leben. Bei dem zweiten führt er das linke Bein über den Sarg. Zweifellos sieht das feierlich aus. Die Feierlichkeit wird noch dadurch erhöht, dass der Meisteraspirant bei jedem Schritt einen heftigen Puff in den Rücken erhält, der ihn niederzuwerfen droht. Jetzt muss er zum Altar. Hier hält ihm der Meister vom Stuhl eine sicher von der Würde des Augenblicks getragene Ansprache, in der er ihn auf die finsteren Mächte aufmerksam macht, die den Orden bedrohen, nämlich auf Treulosigkeit, gewiss von Seiten der Brüder, auf Aberglaube, gewiss von Seiten der Brüder und ruchlosen Profanen, und auf Gewalt, gewiss von Seiten der profanen Staatsgewalt.